was ich noch tun kann, wenn ich schon tot bin. Naja, als Buddhistin glaube ich schon, dass es dann erst richtig losgeht, ohne das wirklich zu wissen. Und da bin ich wirklich selbst auch überrascht, dass ich so manche Vorstellungen, die ich durch meine Erziehung als protestantisch groß gewordenes Kind, dass ich die dann nach meinem Nahtodeserlebnis in Frage gestellt habe, weil ich es immer wieder geprüft habe mit dem, was ich erlebt habe und mir die Frage gestellt habe, was hat jetzt mehr Gewicht? Traue ich jetzt irgendeinem Bibelspruch? Traue ich jetzt einer Aussage eines Pastors oder traue ich wirklich nur dem, was ich erlebt habe? Für mich ist es auch wirklich so, wenn die Leute mich fragen, ja, wie ist es denn, wenn man Tote sieht, sage ich immer so, ja, wie ist es, wenn man das nicht sieht? Also ich kenne es nicht anders. Ich finde es selber auch eigentlich unspektakulär. Aber ich finde es wunderschön, dass man einfach Menschen helfen kann. Claudia Spahn, Sabine Mehne und Pascal Foggenhuber. Sie alle haben auf ihre Weise Erlebnisse mit dem Tod gesammelt. Als Sterbebegleiterin, Nahtoderfahrene und als Medium. Was Sie noch tun können, wenn Sie schon tot sind. Von dem, was danach kommt. Ein Feature von Sabine Fringes. Wenn der Tod vor der Tür steht, habe ich keine Zeit. Nichts auf der Welt ist so gewiss wie der Tod. Und doch drücken sich die meisten Menschen vor dieser Tatsache. In unserer Gesellschaft haben wir ihn ausgelagert aus unserem Lebensalltag. Hinein in Krankenhäuser, Hospize, Altenheime. Kinder werden nach Möglichkeit von sterbenden Menschen ferngehalten. Dabei ist nichts so natürlich wie unser Ende. Mehrere Reisen stehen an. Reisen zu Menschen, die in Kontakt mit dem Tod gekommen sind und dabei ihre Erfahrungen gesammelt haben. Erste Station ist der Scharmützelsee, auf halber Strecke zwischen Berlin und Frankfurt an der Oder gelegen. Am Seeufer erstreckt sich, inmitten von hohen Laubbäumen, ein hufeisenförmiger Gebäudekomplex, umgeben von einem Meditationsgarten mit einem kleinen Brunnen und Buddha-Statue. Hier lebt eine buddhistische Gemeinschaft von gut 15 Männern und Frauen, die für Menschen in Krisen und schwierigen Lebenssituationen eine konfessionsübergreifende spirituelle Beratung und auch Meditation anbietet. In einem weiteren Gebäude ist auch eine Pflegestation für Kranke und Sterbende untergebracht. Aus den hellen Zimmern fällt der Blick direkt auf den See, auf dem an diesem Morgen einige Ausflugsboote unterwegs sind. Sukhavati heißt das Zentrum. Der Name stammt aus dem Sanskrit und meint einen Ort, der Zufriedenheit, Glück und Wohlbefinden bringt. Jemanden im Sterben begleiten und auch über eine längere Zeit an der Seite eines Sterbenden zu sein, hat eine ganz eigene Atmosphäre. Und für mich ist es ein unendliches Geschenk, Menschen in dieser Situation begleiten zu dürfen. Und es ist eine sehr ehrliche Atmosphäre. Viel Shishi und Tamtam, mit dem wir uns im Leben umgeben, unsere Masken, die fallen weg und man begegnet sich auf einer sehr essentiellen Ebene. Und es ist ein Moment auch von Ruhe. Die Zeit bleibt so ein bisschen außen vor. Der Takt ist ein anderer, ist alles langsamer. Also Sterbebegleitung ist Meditation pur. Claudia Spahn ist die Leiterin des Pflegedienstes in Sukhavati und begleitet schon seit über 30 Jahren Sterbende. Darunter Menschen verschiedener Glaubensrichtungen, ebenso wie Atheisten. Diese Terrasse. Und hier haben wir gestern Abend mit 10 Leuten Fußball geguckt. Welche Erfahrungen hat sie gemacht? Ist es überhaupt wichtig, sich zu Lebzeiten mit dem Leben nach dem Tod zu beschäftigen? Oder sinnlose Spekulation? Also sich mit dem Tod und mit dem zu beschäftigen, was möglicherweise anschließend auf mich zukommt, halte ich aus meiner Erfahrung heraus für sehr wichtig. Ich begleite jetzt seit über 30 Jahren Menschen im Sterben und in unterschiedlichsten Lebenswelten. Menschen, die religiös waren, die jeden Gedanken an Religion ablehnen, die atheistisch sind, die sagen, wenn ich tot bin ich tot, danach kommt nichts mehr. Meine Erfahrung ist, dass es in der Sterbephase ein wichtiger Punkt ist. Und spätestens, wenn die Ängste kommen und die Notwendigkeit kommt, sich zu verabschieden von diesem Leben, tauchen diese Fragen auf. Und sich erst dann damit zu beschäftigen, ist dann eine sehr große Herausforderung. So eine durchgängige Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, wenn Menschen für sich so eine innere Zuflucht gefunden hatten, was immer das ist. Das kann ein Bild von der Natur sein, das kann das Bild von Licht sein, von Wärme, das kann ein göttliches Bild sein. Wenn das wirklich verinnerlicht ist, dann ist das in aller Regel abrufbar. Und Menschen, die eine Zuflucht für sich gefunden haben, die können die dann in dem Moment auch aktivieren. Ich denke jetzt gerade so an meinen Großvater, der ein tiefgläubiger Mann war. Wenig Schulbildung, aber viel Herzensbildung. Das war sein Leben. Und im Moment des Todes hat sich gezeigt, dass es für ihn Bestand hat, weil er in einem tiefen Vertrauen darauf gestorben ist und erreichbar war noch über Gebete. Das muss nicht Gott sein, das kann eben auch zum Beispiel für jemanden, der buddhistisch gelebt hat, kann es dieses Vertrauen sein auf Erleuchtung und dass die Buddhas da sind und dass ich gehalten bin und dass mein Geist gut trainiert ist, sodass ich diesen Übergang gestalten kann und dass ich meinen Ängsten nicht willkürlich ausgesetzt bin. Manche sehen auch Personen, die sie abholen. Ob das dann real ist oder nicht, weiß ich nicht, aber in ihrem Geist ist es real. Also, und dieses Bild von Licht ist natürlich auch sehr weit verbreitet. Und andere Menschen habe ich erlebt, die haben alles darüber studiert. Ich kann mich erinnern an eine Sterbenbegleitung. Ich glaube, dieser Mensch hatte alle Bücher, die es über Sterben und Tod gibt und hat unendlich viele Seminare dazu mitgemacht und sich versucht, auf seinen Tod vorzubereiten. Und es ist ihm nur ganz schwer gelungen. Er hat wochenlang alles getan und wochenlang haben wir da eine Sterbebegleitung gemacht und haben gedacht, wie kann der überhaupt noch leben? Weil er einfach nicht sterben wollte, ja, und weil er nicht vertraut hat darauf, dass es für ihn etwas gibt, was ihn auffängt, eine Zuflucht hatte für sich, weil es nur äußerlich war, nur im Kopf. Und es funktioniert nicht. Wie kann man sich auf den eigenen Tod vorbereiten? Das Körperliche lässt sich schon zu Lebzeiten planen. Der Klassiker ist nach wie vor ab in den Sarg, dem Boden als Humus und den Insekten zum Fraß. Dicht gefolgt von ab in die Urne. Neuerdings gibt es auch Aschentransporte ins All. Mutige stellen ihren Körper der Wissenschaft zur Verfügung und Exaltierte lassen ihn in Gunther von Hagens Institut plastinieren. Wonach sie dann dem Anatomen erstaunlich ähnlich sehen. Mit ein wenig Glück können sie dann als Plastinat in einer der nächsten Parsifal-Inszenierungen in Bayreuth auf der Bühne erscheinen. Weltweit sehen etwa 2000 Menschen eine Möglichkeit, durch zügiges Herunterkühlen und fachkundiges Einfrieren ihres Leichnams in absehbarer Zukunft aufgetaut weiterleben zu können. Die Aufbewahrung erfolgt in flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius in Stahltanks. Andere wiederum trachten danach, ihren Verstand und ihre Gedanken in einen Roboter zu verpflanzen. Nach Hoffnung all dieser Transhumanisten ist der Tod bald nicht mehr als ein alter Zopf. Glücklich, wer im Tod keinen Feind, sondern einen Freund zu erkennen vermag. So wie Wolfgang Amadeus Mozart, der 1787 in einem Brief an seinen sterbenskranken Vater schrieb: Nun höre ich aber, dass Sie wirklich krank seien. Wie sehnlich ich einer tröstenden Nachricht von Ihnen selbst entgegensehe, brauche ich Ihnen doch wohl nicht zu sagen und hoffe es auch gewiss. Obwohl ich es mir zur Gewohnheit gemacht habe, mir immer in allen Dingen das Schlimmste vorzustellen, da der Tod, genau zu nehmen, der wahre Endzweck unseres Lebens ist, so habe ich mich seit ein paar Jahren mit diesem wahren, besten Freunde des Menschen so bekannt gemacht, dass sein Bild nicht allein nichts Schreckendes mehr für mich hat, sondern recht viel Beruhigendes und Tröstendes. Und ich danke meinem Gott, dass er mir das Glück gegönnt hat, mir die Gelegenheit zu verschaffen, ihn als den Schlüssel zu unserer wahren Glückseligkeit kennenzulernen. Ich lege mich nie zu Bette, ohne zu bedenken, dass ich vielleicht, so jung als ich bin, den anderen Tag nicht mehr sein werde. Und es wird auch kein Mensch von allen, die mich kennen, sagen können, dass ich im Umgange mürrisch oder traurig wäre. Und für diese Glückseligkeit danke ich alle Tage meinem Schöpfer und wünsche sie vom Herzen jedem meiner Mitmenschen. Mozart schöpfte aus dem christlichen Glauben Zuversicht und zeigte sich in vielen Briefen als ein Kind Gottes, das sein Leben vertrauensvoll in die Hände des Höchsten legt. Nicht nur das Christentum, auch andere Religionen bieten Trost und Zuflucht im Angesicht des Todes. Also mit Sicherheit ist die Frage, was nach dem, was wir Tod nennen, nach dem biologischen Exitus geschieht, eine Kernfrage für ganz viele Religionen, auf die die verschiedenen ausgebildeten Religionen verschiedene Angebote haben. Enno Edzard Popkes, der Religionshistoriker aus Kiel, überblickt ein weites Panorama von Jenseitsvorstellungen. Man wird mit Sicherheit nicht die verschiedenen Religionen, die es gibt, es gibt ja viel mehr als nur das, was wir Weltreligionen nennen, und auch die wiederum haben viele, viele Unterkategorien. Aber es gibt gewisse Grundelemente, die bei vielen wiederkehren. Zum Beispiel die Vorstellung, dass es nach dem vorhandenen Leben eine Beurteilung des Lebens gibt. Im christlichen Kontext haben wir oft dann sozusagen das Gottesgericht oder dann entsprechend in anderen Traditionen, dass verschiedene Richter das Leben beurteilen. Dass also das Leben bewertet wird und davon abhängig die weitere Existenz gemacht wird, das ist in der Struktur in ganz vielen Religionen vergleichbar. Dann gibt es Unterschiede, zum Beispiel daran, dass gesagt wird, gibt es dann gleich eine Unterscheidung zwischen Himmel und Hölle als Ziel der Existenz? Oder gibt es die Vorstellung, dass die Seele fortwährend weiter lernen muss, also zum Beispiel in Inkarnationsvorstellungen, dass auf eine Inkarnation die nächste folgt und dass in dieser Zwischenzeit eben halt das Leben bewertet wird? Und natürlich gab es auch im Christentum gewisse Formen von Reinkarnationsvorstellungen. Das gab es schon ganz früh in den sogenannten gnostischen Traditionen und auch bei einzelnen späteren Theologen. Die wurden meist sehr bekämpft, aber es ist ja auch ein Phänomen, dass sie scheinbar immer wieder Leute überzeugen. Und zumindest kann man sagen, dass in vielen Religionen ein verantwortungsvolles Leben, ein liebeorientiertes Leben, ein oder die zentrale Aufgabe eigentlich ist. Wenn man immer wieder feststellen, dass wir abgelenkt sind, dass unser Geist umherwandert, kehren wir wieder zurück zu unserem Fokus der Achtsamkeit, der Atembeobachtung und richten uns neu aus. Mittagsmeditation in Sukhavati, Ort des inneren Wohlbefindens. Ein Ort, den man auch während einer Meditation in sich selbst finden kann, ohne dass man deswegen Buddhist sein muss. Das Zentrum am Scharmützelsee möchte nicht nur Sterbenden, sondern auch Menschen in schwierigen Lebensphasen Zuflucht bieten. Hier begegnet mir Daniela Hanke. Ein spirituelles Leben vor meiner Nahtoderfahrung habe ich, glaube ich, unbewusst geführt. Als kleines Kind hatte ich schon die Wahrnehmung, dass ich habe immer gedacht, ich hänge wie eine Marionette an Fäden und habe das nachgespielt mit meinen Puppen und habe geglaubt, irgendwas ist da, was mich lenkt, was mich so tanzen lässt im Leben. Aber nicht, dass ich jetzt an irgendwas geglaubt habe. Ich bin auch als Atheist groß geworden. Ich hatte keinen Glauben, wir hatten keine Berührung mit der Kirche und mir wurde auch keine Gottheit vermittelt, keine Religion. Zu DDR-Zeiten sowieso nicht. Ich komme aus dem Osten. Hatte ich damit weniger Berührung. Wo ich angefangen habe, mich tiefergründig zu interessieren, war dann wirklich mit der Zeit, wo die Krankheiten losgingen. Und ich immer wieder durch den Schmerz eigentlich in die Ruhe gezwungen wurde, auch teilweise in die Bewegungsunfähigkeit, wo ich angefangen habe nachzudenken. Daniela Hanke ist hier, um ein Erlebnis zu verarbeiten. Durch eine schwere Krankheit kam sie dem Tod sehr nahe. Dieses Nahtoderlebnis hatte ich aufgrund einer Operation, weil ich an der Lunge operiert worden bin Und durch diese Operation habe ich einen Pneumothorax gehabt, wo ich dann auf der Station oben im Prinzip den Zusammenfall der Lunge hatte und von diesem Vorgang eigentlich nicht viel mehr weiß, als dass ich das Gefühl hatte, dass mir eine zentnerschwere Last auf den Brustkorb schlägt, also mit voller Wucht. Und ich dann auch relativ schnell das Bewusstsein verloren habe, weil ich keine Luft mehr bekommen habe. Und dann kann ich eigentlich nur beschreiben, wie es war, was ich wahrgenommen habe. Und es war ein Gefühl zu schweben. Im ersten Moment war es halt dunkel. Und dann wurde es leicht. Dann wurde es unglaublich leicht. Und ich hatte das Gefühl, dass ich wie durch einen Sog rausgezogen werde aus dem Körper in Richtung Licht. Und es war wie Schweben durch einen Tunnel ins Licht hinein. Und währenddessen lief sequenzartig, blitzartig in Bildern eigentlich mein Leben. Wie so Erinnerungen, die hochkamen, also zack, wie so ein Schnelldurchlauf. Was mir heute sagt, was bleibt, ist das Gefühl, die Erinnerung. Die Erfahrung, das geht mit, das bleibt, das sind die Bilder, die gehen mit. Und es war dieses Hineinschweben wirklich wie ein Sog in dieses Licht. Es wurde alles weit und raus aus dieser Enge, wie ich meinen Körper empfunden habe, weil mein Körper war Schmerz und es wurde frei und leicht. Und ich hatte das Gefühl, dass ich so reinfalle wie in so einen riesengroßen Wattebausch. Es war wunderschön, weil es war unglaublich hell, es war dieses Licht und es war dieses Gefühl der grenzenlosen Freiheit. Und wenn ich darüber rede, sehe ich das. Und ich hatte das Gefühl, das war auch wie eine Sequenz, dass ich meinen Körper von oben wahrnehme, dass ich es sehen kann, diese Hülle, und dann verblasst das Bild. Daniela Hanke konnte jahrelang mit kaum jemanden über ihr Erlebnis sprechen. Bei Ärzten, Verwandten und Freunden stieß sie meist auf Ratlosigkeit oder gar Ablehnung. Erst hier, in den Gesprächen mit einer Therapeutin vor Ort, konnte sie ihre Nahtoderfahrung einordnen. So eine Nahtoderfahrung ist die gemeldete Erinnerung von einer sehr speziellen Bewusstseinserfahrung, von einem erweiterten Bewusstsein mit universellen Elementen, das Gefühl, tot zu sein, die außerkörperliche Erfahrung, außerkörperliche Wahrnehmung, Tunnelerlebnis, eine Lebensrückschau, Entgegnung mit verstorbenen Verwandten, das Entgegnung mit das Licht oder ein Wesen von Licht, das Gefühl von bedingungsloser Liebe und Weisheit, manchmal auch eine Vorausschau für die Zukunft, die Entgegnung einer Grenze und dann die bewusste Rückkehr im Körper, was schrecklich ist für die meisten. Pim van Lommel. Der Kardiologe war 1988 Mitbegründer der Merkava-Stiftung, die Menschen in den Niederlanden Information und Begleitung zum Thema Nahtoderfahrung anbietet. Seit 2003 widmet er sich ausschließlich der Erforschung und Publikation des Themas. Was wir wissen von Menschen mit der Nahtoderfahrung, dass als wenn sie eine Lebensrückschau gehabt haben, dass alles, was sie getan, gesagt und gedacht haben, ist gespeichert. Nichts ist verloren. So alles ist gespeichert in das erweiterte Bewusstsein. Das ist immer da. Ja, und man fühlt alles, was man anderen tut, fühlt man wieder. So als man Liebe gegeben hat, fühlt man die Liebe. Als man jemand nicht gut getan hat, da fühlt man auch, was nicht gut war. Es ist kein Urteil, es ist eine Einsicht, wie man gelebt hat. Pim van Lommel sammelte hunderte solcher Erfahrungen von Menschen, die alle zeitweise klinisch tot waren. Er folgert aus ihren Berichten: Ich oder das Ego ist ein Unterteil des waches Bewusstseins. Aber das weitere Bewusstsein, das endlose Bewusstsein, ist alles eins, ist alles immer verbunden. Sondern ist ein Teil, ist immer noch das persönliche Aspekt, aber man ist verbunden mit alles. So, wir haben, dass die Tod nur das Ende ist des physischen Aspektes, aber das Bewusstsein ist endlos. Da ist die Tod nur ein verändernder Zustand des Bewusstseins. weil wir einen Körper haben, aber wir sind Bewusstsein. Ich kann ohne meinen Körper sein, aber mein Körper kann nicht ohne mich sein. Die meisten Neurologen deuten Nahtoderfahrungen als eine rein hirnchemische Angelegenheit. Für sie ist der Nachweis nicht erbracht, dass dieser außergewöhnliche Bewusstseinszustand genau in dem Moment eintrat, da das Gehirn komatös oder klinisch tot war. Pim van Lommel hingegen argumentiert: Das erweiterte Bewusstsein ist immer da, aber wir haben meistens keinen Zugang zu diesem Bewusstsein. Man kann dieselbe Erfahrung haben mit Depression oder Meditation oder ohne Ursache in Natur. So dieses erweiterte Bewusstsein ist nicht nur bei Patienten mit einem Herzstillstand. Auch mit der Option existenzielle Krise, ja. Dann hat man eine erweiterte Bewusstseinserfahrung. Das hilft. Für mich ist das Gehirn nicht die Produzent des Bewusstseins, aber es ist möglich, das möglich Bewusstsein zu erfahren. Es ist ein Übermittler, Empfänger oder ein Interface. So, das Bewusstsein ist immer da, aber wir erfahren nur einen Teil dieses endlosen Bewusstseins als ein waches Bewusstsein in unserem Körper. Ob ich das Gefühl habe, in zwei Welten zu leben, da würde ich mit Jein antworten. Auf der einen Seite schon, weil es Tage gibt, wo diese Sehnsucht, in diesen außergewöhnlichen Zustand zu versinken, doch immer wieder da ist und auch manchmal sehr groß ist. Und auf der anderen Seite nein, denn ich habe für mich einfach irgendwann kapiert, dass dieses wundervolle Licht, zum Beispiel, was ich ja schauen durfte, dass das eben immer in mir drin ist. Für mich ist das heute, nach 20 Jahren, eben ein Gefühl, als wäre mein Ich auch gestorben. Als hätte ich mich selbst aufgelöst. Ich bin also mit diesem Licht eins geworden. Es ist quasi von mir nichts mehr übrig geblieben, außer Licht. Ein Besuch bei Sabine Mehne. Über ihre Transzendenzerfahrung vor 20 Jahren hat sie bereits zwei Bücher geschrieben. Eine Erfahrung von wenigen Minuten hatte Auswirkungen auf ihr ganzes Leben. Also ich habe nicht nur dieses Licht wahrgenommen und den Lebensfilm und die ganzen vielen Menschen von meinem Leben, sondern ich habe auch Klänge gehört. Und diese Klänge waren keine Musik im klassischen Sinne, sondern ich würde sagen, ich konnte die Frequenz, die Schwingung von diesen Tönen als eine umhüllende, eine liebevolle, eine sehr harmonische Melodie spüren. Die Physiotherapeutin erkrankte 1995 an Krebs. Völlig erschöpft glitt sie während einer Ultraschalluntersuchung in den außergewöhnlichen Bewusstseinszustand. Also während meines Erlebnisses hatte ich eben in dem Zustand außerhalb des Körpers zu sein, außerhalb von Raum und Zeit zu sein und schon in diesem Licht quasi aufgenommen zu sein, auch einen Lebensfilm. Und dieser Lebensfilm war eben, dass ich alle Situationen von der Geburt bis zu dem Moment, wo ich damals gekommen war, also wo ich 38 Jahre alt war, dass ich alle Situationen erleben konnte in einer Schnelligkeit und Dichte und auch alle Emotionen von allen denen, die daran beteiligt waren. Also das kann man sich kaum vorstellen. Und dadurch ist es mir möglich gewesen zu verstehen, warum bestimmte Situationen nur so und nicht anders sich haben ereignen können. Ich habe also die guten Gründe quasi kapiert. Und das hat mir diese Zuversicht gegeben, dass wahrscheinlich jeder Mensch, der stirbt, auch so eine Art Lebensfilm oder Lebenspanorama erleben wird und dass er quasi mit seinem eigenen Leben ins Reine kommt, bevor er dann in dieses Licht geht. Und da ich diesen Lebensfilm im Zustand außer Körper zu sein, also jenseits von Raum und Zeit erleben durfte, wurden quasi auch all diese misslichen Dinge, die ja in jedem Leben auch vorkommen, sind ja nicht nur die schönen Dinge, die wurden quasi in diesem Licht gewandelt und umgewandelt. Sabine Mehne schlussfolgert aus ihrem Erlebnis auf ein Leben nach dem Tod. Ich stelle mir das so vor. Wenn ich sterbe, dann stirbt meine körperliche Hülle, die Materie, die mich hier auf der Erde ausmacht, die stirbt. Und ich stelle mir das eben vor, dass mein Bewusstsein nach meinem Tod nur noch eine Form von Schwingung ist oder Frequenz und dass sie dann mit diesem Licht sich verbindet. Dass sie aber trotzdem erfahrbar bleibt. Das heißt? Das heißt, also ich kann heute zum Beispiel ja die Schwingungen, die Frequenzen von Menschen spüren und wahrnehmen, die gestorben sind. Ich kann diese Schwingungen von diesen Menschen spüren und mir geht es sehr, sehr gut damit. Also ich kenne auch viele Menschen, die Angst haben, wenn sie plötzlich damit konfrontiert werden, dass sie eine Stimme von einem Verstorbenen hören oder das Gefühl haben, der Verstorbene ist präsent und sie können seine Anwesenheit körperlich spüren. Und mich erschreckt das eben überhaupt gar nicht mehr, sondern für mich ist das eigentlich selbstverständlich. Das heißt, ich habe nicht nur keine Angst zu sterben, sondern ich habe auch viel weniger Angst zu leben, weil eben diese Dimension für mich im Alltag existent ist und dazugehört. Also ich ein viel, viel reicheres Leben habe. Und für mich sind die Toten eben nicht tot, sondern lebendig. Tod ist nur ihre materielle Hülle. Ebenfalls optimistisch ist Daniela Hanke, die aus ihrem Erlebnis im Angesicht des Todes folgert. Das ist das, was mir bleibt von diesen Erfahrungen, dass ich weiß, dass es nicht das Ende ist. Es ist nicht das Ende, es ist der Beginn von was Neuem, von was ganz Schönem, Freiheit. Ja. Doch es gibt auch Menschen, die unangenehme Erfahrungen gemacht haben während ihrer Nahtoderfahrung. So die meisten Aspekte ihrer Nahtoderfahrung ist positiv, aber sie haben ein Angstelement. Und wir wissen nicht genau, vielleicht 1 oder 2% der Menschen stehen in dieser Angst, dunkler Raum, eine Hölle-Erfahrung, wie Dante beschrieben hat in seinem Buch. Sind Nahtoderfahrungen nur ein letztes Leuchtfeuer eines sterbenden Gehirns oder der Eintritt in einen Bewusstseinsraum jenseits des Körpers? Unvereinbar stehen sich beide Seiten gegenüber. Beweise gibt es weder für die eine noch für die andere Position. Doch Fakt ist, durch die Jahrhunderte hindurch, über alle Kulturen hinweg, gibt es Schilderungen von Himmels- wie auch Höllenerfahrungen. Wenn das Würfelspiel meines Lebens zu Ende ist, die Verwandten in dieser Welt mir nichts helfen, wenn ich ganz allein im Bardo wandere, o ihr friedlichen und zornigen Sieger, übt die Macht eurer Barmherzigkeit, auf dass das Dunkel der Unwissenheit zerstreut werde. Das sogenannte tibetanische Totenbuch stammt aus dem 8. Jahrhundert und ist quasi ein Reiseführer durch das Jenseits. Laut seiner Lehren begegnen wir nach dem Tod unserem Geist in Reinform, mit all seinen Projektionen. Im Bardo, dem Übergang zwischen Leben und Tod, bietet sich, wie das Totenbuch wissen will, die große Chance, all das zu verwirklichen, was der Mensch während des Lebens an spirituellen Erfahrungen gemacht hat, und damit zur Erlösung zu gelangen. Sei es durch Zuwendung zu Gott, sei es durch Verschmelzung mit dem Licht der Erkenntnis, oder sei es durch reines Gewahrsein. Gelingt dies nicht, steht eine Wiedergeburt bevor, wobei der Verstorbene auf die Art der Wiedergeburt ebenfalls Einfluss nehmen kann. Nach dieser Vorstellung lässt sich also nach dem Tod noch einiges tun. Das tibetanische Totenbuch ist dort ganz intensiv, wo eben halt gesagt wird, dass der Mensch, der in diesem Bardo-Zustand zwischen einer und der nächsten Reinkarnation ist, dass er sehr viel Einfluss darauf hat, was er sozusagen dort bewirken kann, also diese ganzen 49 Tage, die er mit verschiedenen Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert wird. Bei anderen Religionen ist da nichts mehr zu machen. Da kommen sie vor den Weltenrichterstuhl und dann wird darüber entschieden, was sie in ihrem Leben so gemacht haben. Der Religionshistoriker Enno Edzard-Popkes forscht seit vielen Jahren zum Thema Nahtoderfahrungen. Meine These ist die, dass das Phänomen, was wir Nahtoderfahrungen nennen, in ganz vielen kulturellen Kontexten dokumentiert ist und ganz viele verschiedene Deutungen erfahren hat. Dass aber die Differenzen oft durch die Deutungen kommen und nicht durch die Erfahrung selber. Und dass zum Beispiel das tibetanische Totenbuch eine Deutungsmöglichkeit ist, diese Erfahrungen irgendwie zu sammeln und zu einem System zusammenzubauen. Dass es genau solche Deutungsmöglichkeiten im Bereich der christlichen Traditionen gibt. Da würde ich jetzt zum Beispiel auf verschiedene Bereiche der christlichen Mystik verweisen. Es gibt also Texte der klassischen christlichen Mystik, die geradezu frappierend in der gleichen Weise an Nahtoderfahrungen erinnern. Also die verschiedenen Religionen geben mir verschiedene Angebote, was man erwarten soll, was dann jenseits jener Grenze, die wir Tod nennen, kommen soll. Und als Religionshistoriker sage ich, sind das alles menschliche Konstruktionen. Diese Traditionen nehmen für sich in Anspruch, aufgrund einer himmlischen Offenbarung in die Welt hineingekommen zu sein. Als Religionshistoriker sage ich aber nein, das kann man oft sehr schön historisch zeigen, wie das sozusagen, salopp gesagt, in die Welt gekommen ist, nämlich aufgrund, dass einzelne Leute das ausformuliert haben und dann in Anspruch genommen haben, dass es praktisch aus der himmlischen Sphäre gekommen sei. Und das Faszinierende ist jetzt, und da sind wir wieder bei unserem Thema der Nahtoderfahrung, dass ganz viele dieser Menschen auch sagen, ja, es gibt nicht irgendwie die und die Bestätigung für die und die Tradition, sondern sie haben selber etwas ganz Neues erfahren, was sie gar nicht in Worte fassen können, gar nicht beschreiben, was sie da erfahren haben. Sie können es vielleicht mit Metaphern, mit Bildern umschreiben. Und als Religionshistoriker wage sozusagen die These, dass schon immer die religiösen Systeme, die sich ausgebildet haben, Versuche waren, Unaussprechliches irgendwie dingfest zu machen. Und wenn dann aber auf einmal das Dogma oder das jeweilige rituelle Geschehen sich verselbstständigt und der Geist und der Impuls nicht mehr gesehen wird, der eigentlich das Ganze hat anfangen lassen, dann wird sozusagen die Quelle zugebaut mit ganz viel Beton und Werk, was da drüber gesetzt wird, und die Quelle versiegt. Aber das Spannende ist, dass diese Quelle im Grunde genommen für jeden wieder neu freigelegt werden kann und er keinen dogmatischen Überbau braucht. Das ist das Befreiende und Faszinierende dieses ganzen Phänomens. Um diesen Zustand zu erfahren, der so ähnlich ist, ich glaube, ganz wie im Nahtodeserlebnis, das geht nicht. Es ist immer nur ein Ähnlichwerden. Das gelingt eben in der Stille, dass man im Frieden mit sich selbst ist, in der Natur. Also ich denke, wo es leicht ist, das zu erfahren, ist, wenn man in der Stille ist, was man ja oft bei der Meditation auch sucht, und quasi mit sich selbst konfrontiert wird, weil ich muss ja dieses Licht und diese Liebe in mir erleben können. Und wenn ich in der Stille bin, dann komme ich eben irgendwann an den Punkt, dass auch mein Gehirn still wird, dass mein Herz still wird und dass ich das nackte Sein, das nackte So-Sein erlebbar spüren kann. Und das ist ähnlich dem, was ich während dieses Transzendenzerlebnisses spüren durfte, wo ich eben den Körper verlassen hatte. Deswegen nehme ich mir zum Beispiel auch für solche Dinge viel mehr Zeit jetzt. Also ich habe meinen Alltag umgekrempelt und mache bestimmte Dinge eben in der Stille und in diesem Erfülltsein, weil ich ohne das gar nicht mehr leben kann. Nach einem Forschungsprojekt der Universität Hohenheim zum Thema Religiosität und Spiritualität suchen 15% der Deutschen außerhalb der Religion nach einem höheren Sinn ihres Lebens. Spiritismus heißt diese Weltanschauung. Wer ihr anhängt, glaubt, dass Kommunikation mit dem Jenseits möglich ist. Ein ehemaliges Fabrikgelände in Berlin. Die Mauern sind mit Graffitis bemalt. In einem der hohen, fast kahlen Räume treffe ich Pascal Forgenhuber, der hier gerade ein Seminar zum Thema Heilung und Selbstheilung gehalten hat. Der junge Schweizer sagt, er könne von Kindheit an Verstorbene sehen. Sein Buch »Leben in zwei Welten« führte in seinem Heimatland lange Zeit die Bestsellerlisten an. Nehmen Sie gerade Verstorbene wahr? Wie viele sind hier gerade im Raum? Ich konzentriere mich jetzt vor allem auf dich. Ja, ich sehe nicht immer die Verstorbenen, sondern es ist eigentlich so, wie wenn man aus einem anderen Fenster schaut. So erkläre ich das immer am einfachsten. Ich kann das wie ein- und ausstellen. Was sagen denn jetzt dir die Verstorbenen über das Leben nach dem Tod? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist so eigentlich fast die schwierigste Frage, weil sie erklären mir immer wieder die geistige Welt. Das ist eigentlich wirklich mehr eine energetische Welt, die wir uns aber gar nicht vorstellen können. Ich habe ganz oft auch die Verstorbenen gesagt, ja, erklär mir doch das. Wie ist es dann dort im Jenseits? Wie ist das Leben dort? Und ich bekomme immer wieder zur Antwort, wenn du das probierst, mit deinem menschlichen Verstand zu verstehen, bist du sehr weit von der Wahrheit entfernt. Wir wissen heute auch aus der Quantenphysik zum Beispiel, dass eigentlich Raum und Zeit nicht existieren. Ja, wir sind jetzt beide gerade in Berlin, führen dieses Interview. Doch aus quantenphysischer Sicht, also wissenschaftlicher Sicht, ist es nicht existent. Also es gibt diesen Raum nicht. Und trotzdem haben wir das Gefühl, wir sind in einem Raum drin. Es gibt diesen Moment auch nicht, weil die Zeit nicht so existiert, sondern unser Gehirn gibt uns vor, dass jetzt späterer Nachmittag ist und so weiter. Und trotzdem ist es eigentlich eine Illusion. So. Und genauso ist die geistige Welt. Es gibt da keinen Raum, keine Ebenen, keine Stufen oder irgendwie eine Existenz, sondern es ist einfach nur noch ein Sein. Ja? Das sind Worte, die hören wir beide jetzt so. Aber auch ich als Medium, ich kann das nicht mit meinem Gehirn, ehrlich gesagt, fassen oder nachvollziehen. Und das macht das Ganze dann so schwierig auch. Pascal Voggenhuber nahm jahrelang in Einzelsitzungen für die Hinterbliebenen Kontakt zu Verstorbenen auf und übermittelte deren Botschaften. Darunter auch viele Details aus deren Leben, deren Kenntnisse die Anwesenden verblüffen. Skeptiker hingegen meinen, dass derartige Medien all das mit Psychotechniken nur geschickt vorzuspielen wissen. Für mich war das eigentlich so das Faszinierendste von allem. Da ist eine unglaubliche Liebe, auch ein unglaublicher Humor und eigentlich, was die immer wieder sagen, hey, lebt euer Leben wirklich. Ja? Die Verstorbenen möchten eigentlich, dass wir wieder aktiv leben, dass wir mehr Spaß haben, dass wir uns mit dem Sterben auseinandersetzen, aber nicht mehr mit diesem Destruktiven, sondern dass wir wirklich mehr den Spaß auch wiederfinden. Ist es eigentlich überhaupt wichtig, haben die Verstorbenen uns was zu erzählen, was wir nicht sonst auch so wüssten? Ja, das habe ich mich ehrlich gesagt auch schon ganz oft gefragt, weil bei den meisten Sitzungen geht es oft den Verstorbenen eigentlich darum, uns zu zeigen, dass es ihnen gut geht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass das Leben weitergibt. Und mir ist auch vor allem aufgefallen, dass so hier in Deutschland, Schweiz, Österreich, das ein riesengroßes Thema ist, hat wahrscheinlich auch einfach mit der Kultur hier zu tun, dass wir den Tod auch extrem verdrängen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum man hier als Medium eigentlich auch schon wirklich erfolgreich sein kann. Das ist so ein Thema, man spricht nicht darüber. Und siehst du jetzt was um mich rum? Nee. Weil? Weil für mich ist es auch so, ich habe jetzt auch wie keinen Grund, um einzuschalten und so. Man muss auch sehen, ich komme von englischen Spiritismus und da geht es um Beweismedialität. Es geht wirklich um seriöse Trauerverarbeitung. Ja? Also der Grund von einem Jenseitskontakt ist, dass man einem Menschen hilft, dass er die Trauer vom Partner oder von einem Kind, dass er die verarbeiten kann. Viele Neuropsychologen stehen dem sehr skeptisch gegenüber. Für sie haben wir es bei Fällen von medialer Übertragung mit einem typischen Fall von Dissoziation zu tun. Der Erlebende habe nur das Gefühl, er mache eine reale Erfahrung. Tatsächlich handle es sich um ein rein innerpsychisches Geschehen. Im Freundes- und Bekanntenkreis frage ich nach, wer schon einmal eine Begegnung mit einem Verstorbenen hatte. Viele winken ab. Manche erzählen von vagen Näheerlebnissen und wenige von intensiven Begegnungen im Traum oder auch im Alltag. Ein Komponist erlebte, wie Licht, Radio und Fernseher in der Wohnung seiner verstorbenen Tante, kurz nach ihrem Tod, noch eine Weile lang an- und ausgingen. Da Pascal Voggenhuber im Interview keinen Kontakt zum Jenseits aufnehmen wollte, suche ich noch nach einem anderen medial begabten Gesprächspartner. Im Internet finde ich Nishanto Schäfer. Ihr Foto zeigt eine freundliche Frau mit offenem Blick. Am Telefon bestätigt sich der Eindruck. Ein liebevoll renovierter Bauernhof aus roten Backsteinen auf einer abgelegenen Landstraße bei Nothullen, 20 Kilometer westlich von Münster. Weizenfelder leuchten im Sommerlicht. Bisschen näher geht noch. Sagen wir mal ungefähr so. Nishanto Schäfer führt mich in ihren hellgelben Seminarraum, den wir ohne Schuhe betreten. Studiert hat sie Germanistik und Geschichte und wollte zunächst Lehrerin werden, als sie ihre medialen Fähigkeiten entdeckte. Nee, dann stört es hier diese ganzen... Nishanto Schäfer kann, so sagt sie, mit einer Weisheitsquelle kommunizieren. Einer Familie von Seelen, die nicht mehr inkarnieren müssen, da sie zur Vollkommenheit gelangt sind. Bringt das irgendwas hier praktisch? Für das Interview platzieren wir das Mikrofon etwas entfernt von ihr auf einem Stuhl. Als Medium brauche sie genügend Raum, um sich auf den Kontakt mit der jenseitigen Quelle einzuschwingen. Ja, nochmal eine Sprechprobe, ob das eine gute Idee war. Nishanto schließt die Augen, atmet eine Rosenduftessenz ein, geht in sich. Nach etwa einer Minute Schweigen beginnt das Gespräch. Darf ich fragen, mit wem ich spreche? Wir sind eine Wesenheit, die als Seelenfamilie bezeichnet wird und können Auskunft geben über den gesamten seelischen Entfaltungszyklus. Wir sind mit dem Medium vertraut und freuen uns über diese Verbindung jetzt. Ja? Auch ich halte wie mein Gegenüber die Augen geschlossen und spreche unwillkürlich langsamer. Ich habe Respekt vor der starken Konzentration meines Gegenübers und auch ein wenig vor der Idee, dass ich vielleicht gerade tatsächlich ein Interview mit dem Jenseits führe. Weiß man's? Was ist aus Ihrer Sicht das Leben? Das Leben im Körper dient dazu, mannigfaltige Erfahrungen zu machen, zu lernen, an Erkenntnis und Liebe in all ihren Ausdrucksformen. Dabei geht es nicht darum, nur das Höchste anzustreben, sondern sich als Seele im Körper mit dem ganz und gar anzufreunden, was gegeben ist, an dem, was eine Seele mitbringt, an ihrem Potenzial und auch an den ganz unterschiedlichen Lernaufgaben. Leben kann und lernen kann so viel mehr durch Freude geschehen, als es oft erlebt wird. Die Sitzung dauert eine halbe Stunde. Nichts Spektakuläres geschieht, nichts, was an Geisterfilme erinnert. Weder fallen Gegenstände zu Boden, noch schlagen Fenster auf und zu. Und auch keine ächzenden Geräusche dringen aus den Ecken. Was kommt denn nach dem Tod? Nach dem Tod ist die Seele als Bewusstseinsträger vorhanden. Die Seele kehrt ein in eine Ruhephase, erholt sich von den Anforderungen, im Körper zu sein. Und gemäß ihren seelischen Verbindungen wird sie begleitet, geführt. Es wird eine Rückschau gehalten und die Seele erlebt völlige Stille, Alleinsein und zugleich nicht mehr das Alleinsein, wie es durch die Abtrennung, die Fragmentierung im Körper war, sondern Alleinsein und zugleich eingebunden sein. Da ist eine große Stille, da ist ein Verbundensein mit anderen stillen Seelen innerhalb der Seelenfamilie und zuweilen auch Licht oder auch Dunkelheit, Bewusstwerdung und eine Vorbereitung, ein Planen der nächsten Inkarnation. Ja. Haltet noch einen Moment so die Augen geschlossen. Es gibt Menschen, die nehmen für sich in Anspruch, diese und jene Erfahrung gemacht zu haben. Und da komme ich mit den Gedanken eines der Gründerväter der Religionspsychologie, nämlich William James, der gesagt hat, was jemand für sich in Anspruch nimmt, bleibt immer im subjektiven Bereich seiner Erfahrung. Und das ist da vergleichbar mit auch solchen Menschen, die für sich in Anspruch nehmen, ein Medium zu sein. Für mich ist ganz entscheidend, was die Konsequenzen eines Verhaltens sind. Die Erfahrung bleibt im subjektiven Bereich, die ist nicht prüfbar. Prüfbar sind die Konsequenzen, die für das Leben daraus folgen. Das Leben mehr genießen, raten die Verstorbenen laut Pascal Forgenhuber. Die Seelen, die aus Nishanto Schäfers Mund sprechen sollen, hingegen empfehlen den Menschen, ein Bewusstsein freizulegen, dass es mehr gibt als nur den Körper. Ein Bewusstsein für das immer Vorhandene, für die immer vorhandene, gleichwährende Stille. Wie sich das Verhalten von Menschen nach einer Nahtoderfahrung verändert, das untersuchte Pim van Lommel in einer Langzeitstudie. Er kam zum Ergebnis, dass viele von ihnen an ein Weiterleben nach dem Tod glauben und weniger Angst vor dem Sterben haben. Materielle Dinge wie Geld und Besitz verlieren an Bedeutung. Gleichzeitig werden Beziehungen zu anderen Menschen liebevoller und intensiver erlebt. Sabine Mehner hat es erfahren. Aber nach 20 Jahren würde ich eben sagen, die entscheidendste Erfahrung ist, dass ich das Licht in mir spüren kann und erleben kann, dass es meine Liebesfähigkeit vermehrt. In dieser Erfahrung habe ich erlebt, dass Zeit und Raum aufgehoben sind. Das heißt, dass es keine Dualität mehr gibt, dass alles miteinander verbunden ist. Und das ist der Urzustand des Glücks. Und wenn mir das gelingt, im Alltag spüren zu können, nicht nur zu denken, sondern wirklich mit jeder Faser des Seins zu spüren, und das gelingt mir eben, dann ist doch alles perfekt. Dann gibt es ja kein Vorher und kein Nachher mehr. Dann gibt es auch kein Jenseits und kein Diesseits. Sondern dann sind alle Dinge ohne Zeit und Raum immer präsent. Und das ist so schwer, mit unserem Spatzengehirn zu denken. Eine Erfahrung, die sich auch in Meditation, im Gebet oder in Kontemplation machen lässt. Dafür bedarf es keines Nahtoderlebnisses und auch keines Glaubens. Eine tief erschütternde Ganzheitserfahrung machte der französische Atheist und Philosoph André Comte Sponville bei einem Abendspaziergang im Wald. Ich dachte an nichts. Ich schaute, ich lauschte. Das schwarze Unterholz rundherum, die verblüffende Leuchtkraft des Himmels, das geräuschvolle Schweigen des Waldes, das Knacken der Äste, die Laute der Tiere, das dumpfere Geräusch unserer Schritte. Das alles machte die Stille nur noch hörbarer. und plötzlich, was? Nichts. Alles. Kein Diskurs, kein Sinn, keine Fragen, nur ein Erstaunen, eine Gewissheit. Ein Glück, das unendlich zu sein schien. Ein Frieden, der ewig zu sein schien. Der Sternenhimmel über mir, unermesslich, unergründlich, strahlend und in mir nur dieser Himmel, dessen Teil ich war. In mir nur das Schweigen, das Licht wie ein Beben des Glücks. Nichts anderes war in mir in dieser dunklen Nacht als die leuchtende Gegenwart des Ganzen. Ich habe nie etwas Besseres erlebt, etwas Einfacheres, Stärkeres, Erschütternderes. Sterben muss ich trotzdem, aber das hatte in dem Moment keine Bedeutung. Wer in der Gegenwart lebt, lebt ewig, schreibt Wittgenstein. Und diese Erinnerung hilft mir heute, den Tod zu akzeptieren. Er wird mir weder die Vergangenheit noch die Zukunft nehmen, die beide nicht sind. Gegenwart und Ewigkeit sind für ihn unerreichbar. Er wird mir nur mich selbst nehmen. Deshalb wird er mir alles und nichts nehmen. Alle Wahrheit ist ewig, zeigt Spinoza. Der Tod wird mir nur meine Illusionen nehmen. Gibt es nun ein Leben nach dem Tod? Wir wissen es nicht. Fakt ist, die Chancen stehen 50-50. Ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod, nehme aber in jedem Fall ein paar Unterhosen zum Wechseln mit. So bringt Woody Allen das Paradoxon auf den Punkt. Wie ein Leben nach dem Tod aussieht, entzieht sich unserer Kenntnis. Nichts lässt sich beweisen. Und selbst wenn wir es wüssten und sogar manche der in dieser Sendung geäußerten Ahnungen wahr wären, ließe sich dies mit unserer körpergebundenen Sprache nur sehr vage vermitteln. So wie man auch eine Musik mit Worten allein nicht wiedergeben kann. Meister, gibt es ein Leben nach dem Tod? Das weiß ich nicht. Aber bist du denn nicht der Meister? Ja, aber kein toter Meister. Ich setze mich an den See, sehe die Klarheit, die Ebenheit, den sanften Wandel seiner Oberfläche, mit der er Tag und Nacht widerspiegelt. Verabschiede mich. Dann kommt ein Gedanke. Nein, kein Abschied. Ich nehme diesen Ort in mir auf. Ich nehme diesen Ort mit. Die Ruhe und ebene Ausgeglichenheit des Sees, die Stärke der Bäume, die Milde und Tiefe des Wassers. Und plötzlich kommt Wind auf und die Bäume beginnen zu rauschen. Was Sie noch tun können, wenn Sie schon tot sind. Von dem, was danach kommt. Eine Sendung von Sabine Fringes. Es sprachen Janina Sachau, Thomas Lang und Martin Bross. Ton und Technik Michael Morawitz und Angelika Bruchhaus. Regie Uta Reitz. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2016.